Jetzt kommt Paper Champ. Hallo und willkommen zu Paper Champ, Deutsch Papierstau, Leute. Denn normal sind wir nicht und wollen wir auch nicht sein. Nur dummerweise fällt mir darauf jetzt kein Reim ein. Doch glaub nicht, wir sind dumm und stupide. Nur öfter etwas krank, auch heute Liebe. Leute wie Stoiber oder Busch sind unsere Feinde. Denn sind genau das Gegenteil der Paper Champ Gemeinde. Freut euch auf viele weitere Unruhe-Shows. Der Unruhe her legt jetzt los, ja! Yeah. Paper Champ und unbehört. 6 Monate lang geht's Paper Champ und schon. Wir machen weiter und werden nie so ein billiger Klon. Wir ziehen das Ding durch, wie es uns so einfällt. Wenn ihr uns weiterempfehlt. Wie immer, wenn im Anspruch WOA, aber auch wieder was Neues. Ein neues Jahr, Gin und Joni und Mie bereichern uns heute. OTI und Deckenbahn liefern uns erneute. Stars und Rap-Jungs auf hohem Niveau. Auch R&C wächst mal wieder in die Show. Next Station Nachts gibt neue Titel. Und auch Punkrock-mäßig gibt's ein neues Kapitel. Denn neben B.O.H. gibt's auch öfter mal Zaunfall. Die Jungs am Mecklenburg haben ne gute Auswahl von heftigen Tracks für die nächsten Shows. Also freut euch drauf, es ist wieder viel los. Mal von der Musik, abgesehen, was gibt's denn noch? Wir haben Gedichte, Interviews und einen Koch. Der Kali, der Gute, unser neuer Held. Außerdem fühl ich als Star für wenig Geld. Wir haben ein neues Kultur. Und wünschen uns was und unsere treuen Hörerschar spielt Caritas. Gut, dann mal los, von euch nicht warten lassen. Los geht's mit Keem, der absolut krassen Keem Supreme. Deep Breath bei Paper Champ. Black magic, all sorts of tragic. Head hits pillow, head gets frantic. Scattered all, scattered mind, scattered brain. Running like the ripples in the puddle when the rains. I kept chains, I tried. Honestly, believe me, it might not be apparent the first time you see me. Sleep is a mystery, undefined. Something that I can't seem to get through my mind. I try hard to do it, black rings to prove it. Just so obsessed with the stress, how I blew it. I fucked up my life, ain't even 24. Nothing more than the roach crawling on my floor. Why am I here? Tell me what's left. Sit back, relax, and take a deep breath. How am I gonna deal with the stress? Sit back, relax, and take a deep breath. Hate myself, but I love you to death. Sit back, relax, and take a deep breath. My lord, everyone, tell me am I really blessed? Sit back, relax, and take a deep breath. I hit my 9 to 5 o'clock with a smile that's fake like the cats that rap because of 8 Mile. Fake like all your favorite wrestlers. Fake like the breasts that affecting the best girls. Fake like the fuck face that your lady does make when she really wishes she was getting with your best mate. It's a sad state that I'm living in. Every day seems like the one that I'll be giving in. When I sink, will I even bother to swim? And will I hop in the float? Will I get next to him? I suppose so. I guess I owe him. I guess I got a gift if you can listen to me flowing. Why am I here? Tell me what's left. Sit back, relax, and take a deep breath. How am I gonna deal with the stress? Sit back, relax, and take a deep breath. Hate myself, but I love you to death. Sit back, relax, and take a deep breath. My lord, evermore, tell me am I really blessed? Sit back, relax, and take a deep breath. It was a windy day back in 79, and my dad thought that he would just take the look inside and send the sperm on a wonderful ride. And 9 months later, look who opened her eyes, but not without protest. Grammy knows best, wanted me to be a clinic gizzard on the first breath. Look at me now, 23 years later, still half black, still fully hated by a light-skinned brother. Wish I never made it past the opening goodbye, mother, look what you created. Isn't this so cute, she looks up to you. Here's a newsflash, boy, I hate your ass too. Why am I here, tell me what's left? Sit back, relax, and take a deep breath, How am I gonna deal with the stress? Sit back, relax, and take a deep breath. Hate myself, but I love you to death. Sit back, relax, and take a deep breath. My lord, evermore, tell me am I really blessed? Sit back, relax, and take a deep breath. Why am I here? Tell me what's left. Sit back, relax, and take a deep breath. How am I gonna deal with the stress? Sit back, relax, and take a deep breath. Hate myself, but I love you to death. Sit back, relax, and take a deep breath. My lord, evermore, tell me am I really blessed? Sit back, relax, and take a deep breath. That's how you do. King Supreme, holding it down. Take a deep breath and breathe. You know the situation. Deal with it. Jam, Folge 6, das Mikrofon, wie mich, der und woher. Noch wie immer haben wir wieder eine Menge guter Musik und kranken Scheiß im Gepäck. Und auch diesmal weise ich gerne auf unsere Telefon- und Faxnummer hin, die ihr jederzeit anrufen oder anfaxen könnt. Schreibt uns in den letzten Müll, ruft uns an oder schreit, singt, lacht, weint in den Hörer oder erzählt irgendwas. Keine Ahnung, macht was ihr wollt. Wenn eure Sachen mal nicht gespielt werden, seid nicht enttäuscht. Das bedeutet nicht, dass wir sie nicht noch immer irgendwann spielen. Wir greifen gerne auf unser Archiv mal wieder zurück. Also unsere Nummer 012-12-549-54-170. Ja, also ruft an, faxt uns und ihr könnt uns natürlich auch mailen. studiofeedback@yahoo.de. Boah, haben wir noch gar nichts über die Tracks gesagt, die ihr am Anfang gehört habt. Also der erste war von Keen featuring Supreme, Deep Breath, frisch aus den USA. Und danach alte Bekannte, nämlich die Band und Anspruch mit dem Track Alte Zeiten. Wir hatten ja auch mal eine SMS-Nummer, die wir inzwischen aber eigentlich nicht mehr nutzen, da dann wieder angeblich pleite geht. Allerdings scheinen noch ein paar Leute diese Nummer zu haben. Jedenfalls bekommen wir hin und wieder ein paar SMS wie diese hier. Ich zitiere: Der Lehrer ist heute nicht verkrampft, weil er gerne mächtig kämpft. Wunderbarer Spruch, ganz toll. Auf jeden Fall. Wir danken unserem Hörer Stefan Ute aus Plauen, der ihn uns gesendet hat. Schickt uns alles, was euch irgendwie im Kopf rumgeht. Kein Problem. Ein wunderschöner Spruch auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt geht's noch wieder mit der Zeit für Musik. Wo würde ich sagen, auch hier treffen wir wieder alte Bekannte Dakin Run, diesmal mit Jenny in den Ruggerfüchsen und den Track Sonne. Und gleich im Anschluss Yohi mit Meek, die vielleicht auch schon manche Leute kennen auf der Flucht. Nur bei... Da haben wir schon den ersten Fehler im Programm. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Also probieren wir es nochmal. Hier ist... Take you on, die sind mit Jenny und den Reggae Rugger Füchsen und den Track Sonne, nur bei Paper Chef sollte eigentlich kommen, kommt aber nicht, egal. Also hier ist Take you on. Die Sonne, sie strahlt jeden Tag für mich. Ich brauch keine 30 Grad, um glücklich zu sein. Bei minus 3 fehlen mir nicht die Finger ein. Ich bin ein Sonnenkind, im Dezember geboren. Wie ein Eisbär halte ich im Wind die Nase nach vorn. Kälte prallt an mir ab, ich lass sie nicht rein. Denn in mir drin strahlt der allerschönste Sonnenschein. Bin die Sonne in dir, dir lass ich scheinen. Fang an zu strahlen und hör auf zu weinen. Weck die Sonne in dir und du wirst sehen. Es ist so schön, mit einem Lachen durchs Leben zu gehen. Es ist nicht schön, wie eine Maus nur grau zu sein. Nur weil mal wieder keine Sonne scheint. Weck die Sonne in dir, lass sie scheinen. Dir ist nicht mehr kalt und du bist nie alleine. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Kennst du das Gefühl, wenn die Sonne in dir brennt? Sie dir Wärme gibt und sie dich schon beim Namen nennt. Ganz egal, bei was für'n Wetter sie immer für dich scheint. Bist du mit dir im Rhein? Mehr ist gar nicht gemein. Oder bist du einer, der die Kälte mag? Minus 22 Grad und du schreist, was für'n geiler Tag. Komm, sag schon, wie bist du eigentlich drauf? Geht bei dunklen Wolken auch bei dir die Sonne auf? Ich jedenfalls geh der Sonne entgegen. Und deshalb scheint sie auch so oft in meinem Leben. Du musst die Pforten öffnen und sie hineinscheinen lassen. Das in deinen düstersten Zeiten, sonst wirst du sie verpassen. Denn sie kommt nicht zu dir, du musst ihr schon ein Zeichen geben. Probier es aus und sie wird sie am Horizont erheben. Denn der Sommer im Kopf, das ist die schönste Zeit. Vergiss die Kraft der Sonne nicht, sonst tust du mir leid. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Ich liebe die Sonne, darum strahle ich wie sie. Sie gibt mir Kraft und meine Energie. Ich liebe die Sonne, seh ich sie auch nicht. Weiß ich doch, sie ist da und scheint für mich. Über das Verbrechen, das organisiert ist. Die drei Leute in Medien-Demos auf der Flucht und drauf passiert ist. Das Thema, die Story von coolen Typen, die gejagt werden. Von diesen abgefuckten grünen Säcken mit ihren Jagdherren. Die ganze Zeit heizt unsere Werbe auf dem Gaspedal. Ein schwerer Bleifuß, von hektisch konfus. Unsere Abgase sind schwarz wie Ruß. Hinter uns die grünen Säcken, die uns fast am Heck kleben. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten klappert der Wagen über mehr. Oh shit, Leute, das kann nicht angehen. Ich sehe gerade, unser Tank ist fast leer. Diese Blutsauger im Nacken sind uns immer noch derbst hinterher. Ich hoffe doch nur, unsere scheiß Tanknagel funktioniert nicht mehr. Ey, warte mal, ich kann einen anderen Tank gehen. Ich glaube, da gibt's noch eine der. Abzuhängen ist nicht so leicht, wenn der Sprit nicht mehr so lange reicht. Wir machen jetzt einen U-Turn kurz vor dem Kreisverkehr. Die sind heftig reaktionslahm, so schnell kommen die nicht hinterher. Perfekt gelaufen die Sache, denn ich seh sie schon nicht mehr. Ayo, endlich bei der Tanke angekommen, treff ich auf einen fetten Pächter. Fragen ihn, ob er Benzin fit macht, doch treffe nur auf Gelächter. Ich zieh meine Mundwinkel hoch und halt meine Faust unter sein Kinn. Wir sind Joey mit Mick, Digga, gib uns Benzin, ich glaub, du spinnst. Egal, die Demos müssen verschwinden und zwar an einen sicheren Ort. Aber wir fahren in dein Gartenhaus, denn niemand vermutet uns dort. Na, warum eigentlich nicht da? Da haben wir bestimmt unsere Ruhe. Wir sind auf der Flucht mit grünen Säcken im Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Denn wir sind auf der Flucht mit grünen Säcken im Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Wir sind auf der Flucht mit grünen Säcken im Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Denn wir sind auf der Flucht mit grünen Säcken im Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Egal, wenn Digga, wo wohnst du nochmal? Wir müssen auch schon lange da sein. Wenn du nichts dagegen hast, schütt ich mir in deinem Wagen noch ein Glas ein. Apropos Glas sein, irgendwo müsste doch jemand Gras sein. Er hat einer von euch Säckens gehen, vielleicht mal Packens gesehen. Nein, aber da vorne ist Arbeits Gartenhaus. Verdammt, wie sieht denn das hier aus? So viele Bullen auf dem Haufen, als wäre ein Terroranschlag am Laufen. Keine Zeit zu verschnaufen, der eine Säcken hat uns schon entdeckt. Leg den Rückwärtsgang ein, bevor die ganze Herde Blut leckt. Ey, wir sollten über den Friedhof fahren, denn in Oldsdorf kenn ich mich gut aus. Vielleicht treffen wir dort noch Vampir-Chicks, die saugen uns dann das ganze Blut aus. Kleiner Witz am Rande, weil die Situation sieht sehr, sehr gut aus. Es ist dunkel draußen, deswegen mach ich jetzt, glaube ich, lieber meine aus. Die Scheinwerfer müssen auch raus, sonst können die uns auf dem Friedhof sehen. Es ist stockfinster hier und es können überall Grabsteine stehen. Was ist das für ein Licht? Das müssen doch die grünen Säcken sein. Verdammt, es sind ein paar Vampire, die feiern eine schwarze Messe im Herzenschein. Cool, Leute, wir haben's geschafft, wir sind diese Wichser endlich los. Und die Möglichkeit, dass sie uns packen, die ist wirklich nicht ziemlich groß. Ich hab da noch eine Idee, bevor uns hier noch einer einbrennt, machen wir drei uns lieber auf den Weg nach Green Island. Wir biegen rechts ab nach Green Island, wo Mick schon immer wohnt. Ich hoffe, haben wir unsere Ruhe und werden von der Flucht verschont. Zieht mal ihr zwei, zieht mal ihr zwei, denn drüben steht die Polizei. Wir sind auf der Flucht, mit grünen Säcken zum Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Denn wir sind auf der Flucht, mit grünen Säcken zum Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Wir sind auf der Flucht, mit grünen Säcken zum Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Denn wir sind auf der Flucht, mit grünen Säcken zum Nacken. Säcken sind uns auf den Fersen, doch sie können uns nicht packen. Wie kommen wir drei jetzt eigentlich am schnellsten zu Mr. Malibu? Jabet Nexi die Fahrspur und Typ fährt mit der Harley auf uns zu. Wir drei jetzt auf der falschen Spur, sozusagen als Geisterfahrer. Eben noch bei Tino angerufen, ob der Typ überhaupt noch da war. Es ist 5 Uhr in der Früh und wir stehen jetzt vor Tinos Pforte. Wir gehen zu seiner Sprechanlage und hören uns seine Worte. Es ist derbe spät am Abend, nein, ich mein früher Morgen. Egal, es ist mitten in der Nacht, aber ich helf euch bei euren Sorgen. Hey, das wird nicht korrekt von dem Tino, ich hoffe, wir haben dich nicht gestört. Dass jemand wie du um diese Uhrzeit das Telefon noch hört. Jetzt komm schon raus mit der Sprache, wo hast du die ganzen Frauen versteckt? Der Mick ist der Erste, der erstmal dein Kleiderschrank da. Wir haben keine Zeit lange zu sammeln, lass uns jetzt erstmal hochgehen. Die ganzen Demos aus dem Auto sollten wir am besten gleich mitnehmen. Helf mal tragen, sonst sind wir gleich wieder vom Bullen umzingelt. Ein Moment bitte, mein Telefon hat gerade geklingelt. Hallo, hier ein Paper Jam. Könnte ich hier einen dummen Zuschauer machen? Also, Sie können mich zurückrufen unter 06181. Ja, lieber Anrufer, du könntest zwar keinen Zuschauer, aber dafür einen Anrufer. Das wäre gar nicht so schwer gewesen, du hättest einfach nur loslegen müssen und mit deiner dummen Anruferei. Einfach anrufen, loslabern, wir nehmen uns das schon, was wir brauchen. Ich kann es dir nochmal schnell erklären. Wenn ihr bei uns anruft, bekommen wir das Ganze als Wave-Datei und haben es somit zur Verfügung. Wir machen daraus alles Mögliche, wir schneiden Interviews zusammen, nehmen uns die kränksten Stellen raus und. Ja. Wer nicht gleich in der nächsten Show gespielt wird, braucht die Hoffnung nicht aufgeben, wir schicken uns immer wieder was raus. Wer aber mal wegen was Ernstem anruft, wird auch nicht verarscht, so wie dieser Hörer hier. So wie dieser Hörer hier, habe ich gesagt, damit jetzt was kommt. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, ob ihr nicht vielleicht euch eine richtige Frequenz suchen könnt und dann richtig ins Radiogeschäft einsteigen? Weil ich denke mal, das wäre viel cooler, weil die Sendung ist wirklich eigentlich eine der besten. Und bisher war es Energy und jetzt seid ihr es eigentlich für mich. Und deswegen würde ich sagen, besorgt euch mal eine ordentliche Frequenz und dann seid ihr hoffentlich bald im richtigen Radio zu hören. Das Problem leider ist, wir können uns nicht einfach mal so eine Frequenz besorgen. Wir haben kein Geld und verdienen auch nichts im Paper Jam. Aber wenn ihr uns wirklich im Radio hören wollt, dann schreibt doch einfach mal an die Radiosender, von denen ihr denkt, Paper Jam würde da hinpassen und empfehlt uns da. Wenn es jemanden da gefällt, dann haben wir vielleicht die Chance, mit der Show in ein richtiges Radio zu kommen. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr das wollt. Danke an Hörer DJ D. Ach, der auch Musik macht übrigens. Zwar Techno. Ich bin gerade rausgekommen. Wartet mal. Ich höre noch vorne ein bisschen Musik. Also, DJ D macht Musik, zwar aus dem Techno-Bereich, weil es gibt bestimmt ein paar unter euch, die auch das gerne hören. Geht mal auf www.paperjam.devu, da findet ihr den Link zu der Seite. So, und dann mal wieder Musik. Hier ist RSMC, alleine nicht zu zweit. Ihr hört Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. www.paperjam.devu. Zeichen von dem Tun, nicht dabei mich auszuruhen. Sorge, Wissen aufsuchen, du müsst das einfach tun. Im Rausch von Alkoholkonsum gegen störende Faktoren immun. Innere Wunden sind am Bluten und ich bin nicht in der Lage, mich zu sputen. Gedanken, die im Innern ruhten, sind auf einmal dabei, mich hier und jetzt zu überfluten. Ich hoffe, ich kann irgendwann als einer leben in einer Welt von Polaritäten. Mir helfen keine Feten, keine Moneten und kein Titten-Kneten beten. In meiner Situation ich ansatzweise lieber nehme ich jetzt meinen Stift und gehe mit Zukunftsvisionen auf Reise. Vieles vorprogrammiert, dass ich entgleise, dass so die Zeit nicht sinnlos wegschmeiße. Mich stattdessen an Gedanken festbeiße, gleichzeitig leise mit der Hand über das Papier kreise. Dazwischen kurze Absätze für Gedankenpausen, doch bloß nicht zu lang, sonst entstehen textliche Flauten. Genauso wie jetzt, also ist klar, dass ich mich lieber nicht verletz. Vielleicht das nächste Beher Petz erwarte und somit garantiert der nächste Schreibfläche. Viele Schätz, viele Schätz, viele Schätz. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, schafft ein Stück Geborgenheit. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, spendet Kraft in dieser Zeit. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, schafft ein Stück Geborgenheit. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, spendet Kraft, die mich befreit. Traurige Zeiten, denen wir traurige schreiben, um bei Kräften zu bleiben und um mich als letzte Instanz mit dem Beat zu vereinen. Zeitweise sehe ich ihn quasi als mein Partner, phasenweise fühle ich mich unverletzlich und stark, klar, doch lernst schon von Torch. Vergiss nie dein Karma, denn Türen öffnen sich nicht fast wie von selbst, wie bei Alibaba. Und in manchen Tagen schmerzen meine Reime, Schläge von deinem Vater. Noch zwei Schritte aufeinander zu und fast hätte ich die Frau meines Lebens gefunden. Jetzt sitz ich da auf meiner Couch und was bleibt? Sind Tränen und Wunden, ein betrunkener kleiner Junge vor einem Sprung in den nächsten Brunnen. Und er freut sich manchmal wirklich auf den Punkt, an den Organe endlich aufhören, Blut ist seinen Körper zu pumpen, weil das Leben ne Bitch ist. Mein Selbstvertrauen bereits vom Allerfeinsten gefickt ist. Erfahrungen zu intensiv und zu rein, sie von heute auf morgen abzuhaken. Muss wohl noch einiges in Kauf nehmen und noch tagelang abwarten, bis ich Tatsachen endlich nehme, wie sie sind, ohne Krisen zu kriegen, sondern mich darauf besinne, was ich gelernt habe, tiefe Liebe. Und irgendwann, da bin ich sicher, finde ich ihn, mein Frieden, mein Frieden, mein Frieden. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, schafft ein Stück Geborgenheit. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, spendet Kraft in dieser Zeit. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, schafft ein Stück Geborgenheit. Allein nicht zu zweit verfasse ich Parts über mein Leid. Und jede Zeile, die ich schreibe, spendet Kraft, die mich befreit. RSMC, allein nicht zu zweit. Ich mache was ganz anderes von RSMC, gefällt mir gut. Eure Meinung dazu wie immer an studiofeedback@yahoo.de. Kinder, Kinder, in Zeiten von Bin Laden, Bush und anderen Terroristen ist man froh, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Zum Glück habe ich etwas gefunden, worauf ich mich verlassen kann. Sanft, zuverlässig und einen klangvollen Namen hat es auch noch. Soff. Also so wie Suff, nur mit O. Das ist 50% mehr Sicherheit, wie die Packung anpreist. Das ist das, was man in solchen Zeiten braucht. Soff. Das ist Klopapier. Mit 50% mehr Sicherheit. Und was sagt ihr da dazu, was jetzt kommt? Ich weiß nicht, warum das jetzt kommt, weil das sollte eigentlich gar nicht kommen. Das hat aber vorhin schon mal nicht geklappt. Also nochmal, was sagt ihr dazu, was jetzt kommt? Bei Popstars ausgeschieden. Be a Star hat für dich nicht geklappt. Auch Teen Star war nix. Dann hör mal gut zu. Wir bieten dir das Gefühl, aus dem Tourbus zu steigen, während tausende Fans dich bedrängen. Kostengünstig, unkompliziert und oft wiederholbar. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Na, seid ihr schon gespannt? Oh, ja, ja. Dann passt mal gut auf. Ach ja, auch noch wichtiges Folgendes. DJ Raiden. Bekannt aus So schraube ich ein 4K12er in die Hauswand und Liebling, wenn wir Kinder hätten, hätte ich die jetzt wahrscheinlich geschrumpft. DJ Raiden, auch bekannt aus Kallis Kochstudio. DJ Raiden, ja, DJ Raiden. Also jetzt genau der DJ Raiden. Der ist bei so einem Clan. Ja, Das heißt ProKiller und die haben eine Website, halt, ja, wisst ihr. Ja, falls ihr gerade nichts zu tun habt oder so, geht halt mal auf www.pro-killer.de. Komm, einmal, hey. Was bleibt mir noch zu sagen? Mir bleibt noch zu sagen, dass H&M die schönsten Schaufensterpuppen hat. Nur für den Fall, dass euch mal jemand fragt. Idiot. Der Unruheherd bei Paper Jam. Manchmal sitz ich da, schreib von der Nacht bis es dämmert. Seh mir die Welt an und denk, man bin ich behämmert. Es hat sich gar nichts geändert, nur der Weg wird noch enger. Ich sehe nur noch Männer, die tun, als wären sie die Herzenbänger. Mit auftretenden, egoistischen Gewändern. Siehe Kinder, Schänder, Mörder, die 8 Monate kriegen. Schwere Kindheit gehabt, somit die Unschuld bewiesen. Deutschland ist in großen Krisen, jeder will den Staat bekriegen. Ich will chillen auf Wiesen, jeder Zehnt will sich erschießen. Doch ich könnten Tränen vergießen, aber dann hätt's gehießen. Der Next will sich jeder Zehnte erschießen, doch ich werd nicht flüchten, sondern alles Schöne genießen. Unsere Seelen sind eingesperrt in dunklen Verließen. Damit ist wieder bewiesen, wir tun uns alles vermiesen. Menschen werden zu Fiesen und der Weltmann lacht. Und genau das ist der Grund, was die Leute so depressiv macht. Und deswegen eine Bombe nach der anderen kracht. Euer Ziel ist Macht, doch ihr habt nicht bedacht. Es endet in der Schlacht, wir kommen nicht mehr raus aus dem Schacht. Die sperren uns in ein Fach und es gibt kein Mitternacht. Ich möchte, dass ihr aufwacht, nehmt die Finger von Bier, Fernbedienung aus der Hand und dann schaut mal hier, was wir verlieren. Es steht so viel auf dem Spiel. Ich bin nicht gerade stolz, doch das sind wir. Das sind wir. Welt in Not und keiner kann sie stoppen. Das sind wir. Die Welt ist tot, wenn Menschen nur noch hoffen. Das sind wir. Die Welt im Krieg, ganze Nationen tun sie zopfen. Ja. Wieso fühlt sich von dem Wichser nach oben niemand betroffen? Das sind wir. Welt in Not und keiner kann sie stoppen. Das sind wir. Die Welt ist tot, wenn Menschen nur noch hoffen. Das sind wir. Die Welt im Krieg, ganze Nationen tun sie zopfen. Wieso fühlt sich von dem Wichser nach oben niemand betroffen? Tut mir leid, muss euch sagen, dass ich keine Antwort weiß. Mutter Natur schreit, weint, keiner, der ihr treu bleibt. Der Mensch ist ihr Feind, wir zerstören nicht und keiner, der zur Vernunft neigt. Meint ihr nicht, wir gehen zu weit? Es gibt so viel Krieg und kein tut es leid. Wir haben genug Skandalthemen, die man in die Zeitung schreibt. Ihr seid alle besser, aka eure Hoheit. Ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Seht so, wie die Welt in 1000 Stücke reißt. Wie ihr alle drauf scheißt, ob das Ding hier total ausgleist. Und dann will ich hier raus, meist seh ich nur Hass und Neid. Zu viel Leid macht sich breit. Seid ihr bereit für den Fight? Dann will ich, dass ihr ganz laut schreit. Aber lass die Steine liegen, denn sich mit Waffen zu bekriegen hat keinen Zweck, also lass die Wörter fliegen. Die einzigen Waffen sind unsere Zungen und die Winde, die in unseren Lungen wehen. Ganz Sass reunited, wir werden siegen, aber der Kampf wird kalt und lang. Wir werden schwach und krank, doch ich werde fighten. Und dann schaut ihr hier, habt die Finger vom Bier, bis ich stolz sagen kann, das sind wir. Das sind wir. Welt in Not und keiner kann sie stoppen. Das sind wir. Die Welt ist tot, wenn Menschen nur noch hoffen. Das sind wir. Die Welt im Krieg, ganze Nationen tun sie zopfen. Wieso fühlt sich von dem Wichser nach oben niemand betroffen? Das sind wir. Welt in Not und keiner kann sie stoppen. Das sind wir. Die Welt ist tot, wenn Menschen nur noch hoffen. Das sind wir. Die Welt im Krieg, ganze Nationen tun sie zopfen. Wieso fühlt sich von dem Wichser nach oben niemand betroffen? Ganzes reunited für euch Bitches und euch Smogs. Vielleicht sehe ich es ja falsch, doch wer glaubt denn noch an Gott? Wir verlieren den Glauben, sind gefangen zwischen Hass und Leid. Niemand, der es zu ändern scheint. Ich hab zu oft geweint für etwas, das für mich verloren scheint. Ich mein die Freiheit. Wir sind verdorben und gestorben innerlich. An fremden Orten sind die Worte still und leise. Niemand hört sie schreien. Wir sind blind gegenüber Hass und dergleichen. Das soll heißen, dass egal was auch passiert, wir verkneifen was zu sagen. In den schlimmen Tagen uns verraten und vor lauter Plagen klagen. Haben wir nicht Technologie, um ganze Völker zu retten? Doch es sieht so aus, als möchte keiner Leben retten. Wir haben AIDS, Krebs und Hungersnot. Wir müssen alle helfen, denn wer will schon den Tod? Rappen, um was zu ändern, genau deswegen sind wir hier. Next 86, Schatt und Bakari, das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Das sind wir. Welt in Not und keiner kann sie stoppen. Das sind wir. Die Welt ist tot, wenn Menschen nur noch hoffen. Das sind wir. Die Welt im Krieg, ganze Nationen tun sie zopfen. Wieso fühlt sich von dem Wichser nach oben niemand betroffen? Das sind wir. Welt in Not und keiner kann sie stoppen. Das sind wir. Die Welt ist tot, wenn Menschen nur noch hoffen. Das sind wir. Die Welt im Krieg, ganze Nationen tun sie zopfen. Wieso fühlt sich von dem Wichser nach oben niemand betroffen? Schatt, Kari, Next 86. uns vorgemacht. Wir haben den Feind gut unterstützt, mit unseren Waffen ausgerüstet, uns mit Milliarden Steuergeldern Terroristen rangezüchtet. Und jetzt wird es langsam Zeit, unseren Planeten zu befreien. Und bist du nicht dabei, dann ist Amerika dein Feind. Yeah, schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Macht hat. Tötet Frauen und auch die Kinder und setzt den ganzen Osten Schachmatt. Schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Kraft hat. Schick ne Fahne in den Sand, damit sie wissen, wer sie platt macht. Damit sie wissen, wer sie platt macht. Land steht hinter mir, mich haben doch eh alle gewählt. Ganz Amerika will Krieg, denn unser Land braucht doch das Öl. Und darauf läuft es auch hinaus, das ist seit Jahren schon geplant. Wir sind die Weltmacht Nummer 1, leg dich nicht mit uns an. Und jetzt wird es langsam Zeit, unseren Planeten zu befreien. Und bist du nicht dabei, dann ist Amerika dein Feind. Yeah, schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Macht hat. Tötet Frauen und auch die Kinder und setzt den ganzen Osten Schachmatt. Schick die Bombe über Bagdad, lass sie spüren, wer hier die Kraft hat. Schick ne Fahne in den Sand, damit sie wissen, wer sie platt macht. Wissen, wer sie platt die Band und Anspruch mit Bomben für Bagdad. Lasst euch durch den Kopf gehen, Leute, denn ich muss schon sagen, Mr. Bush. Ohrst du Bläder! Davor, das war Nick 86 mit seinen Schrecken. Wir und jetzt kommen wir hierher. Ja, ja, es ist wieder Winter. Eisiger Wind fegt durch die Straßen. Schneeflocken fallen auf unsere Häupter. Die Kinder bauen Schneemänner und man hat diesen wunderschönen Vanilleeisduft in der Nase. Moment, Vanille-Eisduft? Ja, wir kennen eine Person, die findet, dass der Winter nach Vanille-Eis riecht. Habt ihr diese Fähigkeit auch? Oder riecht ihr was anderes? Ruft ihr uns an 012-12-5-419-54-170. 012-12-5-419-54-170. Aber nicht so ein komischer Scheiß wie Glühwein und Lebkuchen. Das kann ja jeder. Paper Jam, Vanilleeis für Weihnachten. Das interessiert die Menschen, also ruf an. Oh, da klingelt das Telefon auch schon. Ja, hallo. Wie ist das denn, wenn man bei Paper Jam mitmacht? Hat man da sehr viel Geld? Naja, also für den Drittwagen reicht es zurzeit nicht. Wir müssen echt sparen. Wir werden auch kein Haus auf Teneriffa leisten können zurzeit. Ich muss echt kürzer treten, also müssen wir alle. Ich bin jetzt zurzeit arbeitslos und möchte gerne Arbeit suchen. Ja, das ist sehr gut von dir. Finde ich absolut richtig. Nicht bei Paper Jam, aber so Moderation, so beim Radio, bei Paper Jam, ist mir so Pippi-mäßig, weil ich bin ja schon 23. Ja, nee, klar. Wenn wir 23 wären, dann fänden wir Paper Jam auch voll Pippi-mäßig, weißt du. Ja, aber wir würden dich schon so nehmen, auch mit 23. Aber es ist nichts für mich, weil ich bin ein Prophet und habe Stehpuller, ich meinte, nicht so viel Geld. Ja, nee, klar, kenne ich von mir auch immer, so 50er, 100er sein dabei, da ist man irgendwie, man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen unsicher, ne? Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, mach's gut. Du könntest als Gärtner bei uns anfangen, wäre das was? Ich melde mich vielleicht nochmal und dann können wir nochmal miteinander reden, ja? Ja, okay, das war ja auch nur ein Angebot jetzt. Auf Wiedersehen, ich liebe euch, Paper Jams. Ja, wir lieben dich auch, danke. Nett, nett. Naja, zumindest genauso nett ist unsere neue Reihe. Spannung auf Paper Jam. Und bitte. Es war eine dieser Nächte, in denen alles passieren konnte. Ich fuhr mit meinem 300er SL die Straße entlang, als ich das sah, was ich mir nicht einmal in meinem schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können. Ich sah gar nichts. Dieser Zustand musste behoben werden, weshalb ich die Sonnenschutzpappe von meiner Windschutzscheibe nahm. Und ich stieg noch einmal aus und prüfte fachmännisch mein Nummernschild. Da fehlt das B. Diese Halunken haben mir schon wieder einen Buchstaben geklaut. Plötzlich wurde ich aus meinen einsamen fachmännischen Überprüfungen herausgerissen. Ey Mann, was stehst du hier rum, ha? Ich antwortete schlagfertig, dass ich nur schnell etwas am Nummernschild geschaut hatte, da ich ja sowieso schon angehalten war, der Sonnenschutzpappe wegen. Ich habe nur schnell das Nummernschild geschaut, da ich ja sowieso schon angehalten war, der Sonnenschutzpappe wegen. Der Anführer der 5-Mann großen Gruppierung sagte so etwas wie halt deinen Mund. So etwas wie halt deinen Mund, Ollum. Und ich fügte mutig hinzu. Na gut. Da meldet sich ein anderes Mitglied von den Zähnen. Lachte und sagte, guck mal, den Nilpferd. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Ich schwieg. Ich schweige. Die schon fast erwartete Antwort kam sofort von einem der hinteren der 15-Typen. Sieg da lang, Alter. Was bist du schwul oder was? Ich war ganz baff und floh mit einem Kofferkuli. Spannung. Auf Paper Jam. Was für ein wunderbares Ende, Leute. Das Mikrofon rauscht. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Und? Ah, schön. Okay, also, kommen wir bei dem Text. Nun kommen wir zu einer neuen Punkrock-Band bei Paper Jam. Naja, halt Punkrock. Sie nennen sich ihre Stilrichtung Hardcore beeinflusster Deutsch-Metal-Rap. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Jedenfalls haben mir die netten Jungs gleich meine CD rübergeschickt und ich habe jetzt eine große Auswahl an Tracks für die nächsten Shows. Diesmal ist er nur für einen gereicht, also seht schon mal, das schon mal als Vorgeschmack. Ach ja, parallel zum grandiosen Jubiläums-Twin-Spiel der PC Action. Ihr wisst schon, Teebeutel und so, mache ich jetzt auch eins. Die ersten drei Mates zum Thema Zaunfall bekommen von mir ein einheimlich eigenes. Leute, warum kann ich heute nicht reden? Idiot. Ja, also, nochmal. Bekommen von mir ein... Hallo? Nee. So, jetzt bekommen von mir einen eigenhändig eingescannten Aufkleber zurückgemailt. Also los, Studiofeedback at yahoo.de. Und hier sind nun Soundfile mit schön. Ach ja, checkt mal das Soundfile.de. Genau wie ihr Band und Anspruch.de checken solltet, denn da steht mir wieder ein großes Song-Update bevor. Geiselnahme, das wäre schön. Kein Ozonloch mehr und keine Jagd auf Wale, schön. Es wäre so schön, wenn ich nochmal 17 wäre. Mein Konto war nie leer, ich wünsche es mir so sehr. Es wäre so schön, wenn ich ein Auto hätte, am besten Zitrön. Das wäre so schön, das wäre alles wunderschön. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Doch gesehen auf lange Sicht in der Zukunft scheitern wir. Geht das alles leider nicht. Kein Regen im Wald, der Sorgen Obdachloser, der mich um einen halben Euro bittet. Schön. Springers Blatt schreibt nur die Wahrheit. Frieden auf der ganzen Welt. Kein Stau mehr auf der Autobahn, weil alle nur noch Skateboard fahren. Das wäre alles wunderschön. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Doch gesehen auf lange Sicht. Geht das alles leider nicht. Es war schon ziemlich spät und ich war unterwegs. Traf irgendjemand, der frug mich, wie steht's. Ich sagte, geht so, mehr auch nicht und ging weiter. Reflektierte den Ablauf eines gesamten, angespannten Tages, den ich zuvor hatte. Ging durch diese Gegend, die ich kannte. Schlenderte durch Straßen, die mir neu erschienen. Und fand Distanz, die ich brauchte. Zu viele schlauchte ich mein Stress. Kein Streit, den alltäglichen, den man kennt. Wenn man Verantwortung beim Namen auch nennt. Sie auch trägt, wenn man's muss. Kam ich zum Entschluss, mir innerlich auf die Schulter zu klopfen. Ich saß auf einer Treppe und beobachtete Tropfen eines Regens. Rauchte entspannt, Zufriedenheit war mir gegeben. Dankte Gott, auch wenn ich nicht in die Kirche gehe. Dachte an einen Freund im Himmel, den ich im Gedanken nur noch sehe. Ich fühlte mich wohl, allein zu sein. Selbstbewusst, stark und nicht klein zu sein. Kurz vor 12 ist die Zeit, wo fast jeder schlafen geht. Wurde ich wach gegen 3, frug mich dann, wie spät es war. Minuten später, ein Spaziergang am Mond entlang, stand die Sonne auf 9, fing ein neuer Tag an. Kurz vor 12 ist die Zeit, wo fast jeder schlafen geht. Wurde ich wach gegen 3, ruf mich dann, wie spät es war. Minuten später, ein Spaziergang am Mond entlang, stand die Sonne auf 9, fing ein neuer Tag an. Ich ließ meinen Gedanken den freien Lauf. Mit einer Fahrt durch Emotionen, bergauf, talwärts ab und rasant. Reiste zu erleben, nahestehende Ereignis, machte Urlaub von den Rest und neigte dazu, Dinge zu vermissen. Mit einem Lächeln in der Seele nicht zu verbissen, sah Bilder mental mit einem reinen Gewissen. Ich schweifte in alten Zeiten wie ein Stern mit dem Wunsch, gute Bekannte, die ich lange nicht mehr sah, zu treffen. Am Firmament erschienen Zeichen, die man persönlich nur kennt. Wenn man Freundschaft erlebt und nicht verpennt, egal wie oft man sich dann sieht, einmal nur findet, vielleicht für lange Zeit, ein für ewig verbindet, immer einen Level zueinander, Sympathie untergräbt, stützt das Fundament füreinander, Hand in Hand miteinander, am selben Horizont in der Ferne, spürt man Wärme funkeln, nah diese Sterne. Kurz vor 12 ist die Zeit, wo fast jeder schlafen geht, wurde ich wach gegen 3, ruf mich dann, wie spät es war. Später, ein Spaziergang am Mond entlang, stand die Sonne auf 9, fing ein neuer Tag an. Kurz vor 12 ist die Zeit, wo fast jeder schlafen geht, wurde ich wach gegen 3, ruf mich dann, wie spät es war. Minuten später, ein Spaziergang am Mond entlang, stand die Sonne auf 9, fing ein neuer Tag an. Kurz vor 12 ist die Zeit, wo fast jeder schlafen geht, geht. Kurz vor 12 ist die Zeit, wo fast jeder schlafen geht. Kurz vor 12 ist die Zeit. Was? Was? Was? Was Sie immer hier wollen, wir haben es für euch. Was? Was? Was? Was? Was? Was Sie immer hier wollen, wir haben es für euch. Joey mit Mick, Alter. Willkommen bei Joey mit Mick 6, ich bin Mika und er. Das ist die Demo-LP von uns beiden, also schaut ganz genau her. Du hast das Coverfest in der Hand und denkst so, wow, das ist doch der, der Herr, der uns ohne Ende burnt. Genau der, ich hab das Mic fest. Fest in meiner Hand und sag nur Sex, oh yeah. Wenn ihr dieses Material hier hört, lieg ich mit dem Jacken am Meer. Relax, denk ich über das nach, was ihr jetzt hier gerade hört. Und relax, liegt ihr in der Ecke, wenn das Schild euch nicht stört. Wir haben wirklich viel Zeit und Energie in dieses Ding gesteckt. Und nur damit sich dieses Ding von dir dreht, hab ich gut geleckt. Aber es hat sich gelohnt, Juri mit Mix so derbe wie nie. Wir haben immer was für dich parat, Digga, fuck to repeat. Yo, he meet me, you got something for me. Yo, he meet me, you got something for me. Yo, he meet me, you got something for me. Für dich, wird dich so schnell nicht loslassen. Der hat das Material in Massen, wird dich von Kopf bis Fuß erfassen. Yui, Mimic, Crash, so Triple B und den Rest der Welt. Jeder wird sofort danach süchtig, wenn er's in der Hand hält. Das Demo annehmen wir seit Monaten, der aber hart arbeiten. Das Demo annehmen sich Kritiker vielleicht ihre Köpfe zerstreiten. Denn nur wir haben das eine, das du brauchst, wie Junkies harte Drogen. Bei uns wirst du nicht in den Kurs betrogen, Qualität ungelogen. Harte Beats wie Steine, dein Gehör zerschmettern. Aus der SP12 klettern und Zuhörer schon vom weiten Wettern. Bei uns gibt's keine Plastikbeats mit Snares, die butterweich zermatschen, sondern peitschen Drums, die jeden Säcken sofort an niemand klatschen, mit Raps, die tiefer gehen oder sich ums tägliche drehen. Aber immer für einen hohen Standard an Qualität stehen. Außerdem findest du bei uns eine ziemlich breite Palette an Beats, Raps und Cuts, die dich fesseln wie eine Kerkerkette. Von spontanen Freestyles zu ausgeklügelten Texten. Wir haben alles parat für den Hyperaktiven wie für den Relaxten. Für den Live-Action-Diver und für den Wohnzimmer-Chiller. Jeder wird von uns bedient, vom Obdachlosen bis zum Bonzen in der Villa. Yo, eat meet me, you got something for me. Yo, eat meet me, to Bermuda, you got something for me. Yo, eat meet me, to Bahamas, you got something for me. Ich hab keine Frage, wir haben den Stoff, der besser wirkt als jede Tablette. Jede Wette, mehr Heilkraft als die ganze Kräuterpalette. Vergesst eure Packungsbeilagen, jetzt haben Booklets was sagen. Musik wird euch begleiten an guten und schlechten Tagen. Egal wo ihr seid, unabhängig von Raum und Zeit. Drückt einfach auf Play und ihr wisst sofort Bescheid. Denn dann bringt der Juni mit Mix Sound in eure Ohren. Ihr fühlt euch wie neu geboren, habt euch zwischen den Zeilen verloren. Das ist ganz normal und ihr fragt euch nur wie. Nur mit Juni mit Mix DJ, Jared und Schurper B. Yo, ESP. Check out, okay, you like that? Okay, check it out. One more time. Check out, yo, ESP. Hier vorne, wir haben es für euch. Ja, ganz meine Meinung. Nochmal Joey mit Meek, diesmal mit Was für mich. Main Busse, Jungs auf www.wasichsehe.de. Das ist eine tolle Reimadresse. Super. www.wasichsehe.de. Davor OG mit kurz vor 12, auch wieder mal so alte Paperchain-Bekannte. Und hier jetzt, worauf ihr alle gewartet habt. Ihr seid die, die wie ein Star aus dem Tourbus steigen wollen, während sich Tausende um euch drängen? Dann hört mal gut zu. Dieses Gefühl können wir euch täglich geben. Dieses Gefühl könnt ihr täglich erleben. Dieses Gefühl ist täglich einsatzbereit. Sucht euch die größte Schule eurer Stadt. Steigt in den Stadtbus, der hier vorbeifahren wird. Und passt den Moment ab, in dem alle Schule aushaben. Fahrt mit dem Bus vor und versucht auszusteigen. Ein Gefühl wie ein Star. Paper Jam. Aus dem Bus aussteigen ist Leben. Ja, so einfach ist das. Ich hätte da mal eine Frage. Es gibt ja immer so Worte wie Geschenk, das wird wohl relativ sicher von Schenken kommen. Genauso Gestank, das kommt relativ sicher von Stinken. Aber wie ist das bei Baumeln? Kommt Baumeln von Baum? Diese schwierige Frage überlasse ich jetzt euch mal. Schreibt da an studiofeedback@yahoo.de und sagt mir, was ihr denkt. Oder vielleicht wisst ihr es ja sogar. Wer weiß. Okay, kommen wir zum Verkehrsservice. Okay, wir haben in Stockton Stockton-Verkehr in der Nähe der Ammunition. Auch in Stockton gibt es einen Unfall am Hanko-Gebäude. Das Parkhaus ist zurzeit nicht befahrbar. Mitarbeiter können auf dem Platz vor dem Gebäude parken. Alle anderen haben uns suchen, die Schalter aus der Nähe. Für alle, die gerne auch mal in ein Stück laufen, nicht in ein Stück laufen, bleibt noch die U-Bahn. Und in Portland ist nach einer Schießerei in der Hauptstraße das Gebiet weiträumig gesperrt. Fahrt bitte von der anderen Seite der Stadt auch eure Ziele an. Ich sollte mal wieder Sprachübung machen eigentlich, aber ich hab die jetzt gerade nicht da. Problematisch. Wir lassen ein bisschen Musik laufen. Ich komme innerlich zu mir. Traffic. Und jetzt geht's weiter. Also, in Shoreside, wie immer, kein Stau dafür, aber eine Warnung. In letzter Zeit gibt es relativ viele Diebstähle von Fahrzeugen. Während des Haltens an der Ampel macht am besten die Knöpfe runter. So viel vom Verkehrsservice. So, eben per Mail reingekommen ist die erste Weiterführung unserer Geschichte. Das ist zwar jetzt schon 3 Monate her, soll uns jetzt mal nicht stören, aber ihr hört, das ist ja echt Zeit. Leute, naja, immerhin hat Andi es geschafft. Hier nochmal der Anfang unserer Geschichte. Paper Jam. Geschichte. Es war einmal ein großer Mann mit dem Namen Klaus Oliver. Jeder mochte ihn, doch er mochte niemanden. Da, jetzt seid ihr dran! Ja, und nun an die Weiterführung. Raufhin zog er sich aus, also ich sage jetzt raufhin, weil es ja daraufhin heißt, aber da war ja schon gesagt am Ende der Geschichte. Also, raufhin zog er sich aus, stellte sich in die Fußgängerzone und wedelte sich eine von der Palme. Sehr schöne Ausdrucksweise, Andi, wunderbar. Na gut, die Geschichte geht noch weiter. Also, seitdem er in der Fußgängerzone diese Aktion brachte, ist er beliebt bei allen Pornoproduzenten, Darstellerinnen, Kerlen, die sich sowas ansehen. Und sein Künstlername ist Parasaxen-Paul. Ich erspreche dich dauernd. Andi, du bekommst zwar jetzt extra Punkte, da du der erste und einzige bist, der nach 3 Monaten eine Weiterführung der Geschichte eingeschickt hat. Aber, erstens mal ist die Weiterführung nicht ganz schlimm und zweitens mal ist das Ganze übel. Ganz übel mit Klischees überhäuft. Also, das bildet die perfekte Voraussetzung für ein Drehbuch einer Dedo-Soap. Wie ich aus gut informierten Quellen weiß, sucht TRT hinten noch ihre Autoren. Also los, Andi. Ihr wart dieses Jahr noch nicht spendabel. Jetzt habt ihr die Chance, spendabel zu sein. Und unterstützt damit noch eine richtig gute Sache. Alles, was ihr braucht, ist eine alte Billig-Grafikkarte, die ihr nicht mehr braucht. Und die sowieso kein Arsch mehr kaufen würde. Seid lieb zu Paper Jam und schickt sie uns. Ey, komm schon, bitte, wir wollen doch nur ein bisschen GTA 2 im Netzwerk spielen. Eben. Schreibt dann studiofeedback@yahoo.de und wir schauen, wie lieb wir zu euch sein können. Gebt euch einen Ruck. Seid lieb zu Paper Jam. Na komm schon, zeigt euch von eurer besten Seite, Leute. Und nun Kallis Kochstudio, der zweite Teil. Ach ja, bald auf unserer Website. Rezepte von Kalli zum Selberkochen. www.paperjam.de. V.O. Kalli, fang! Sind schon ein Gesäcke an der Birne. Jetzt liegt der ganze Scheiß da unten am Boden. Was soll der Scheiß überhaupt? Das war der einzigste Schüssel, die ich hab. Was sagen Sie überhaupt dazu? Ja, Kalli, pass auf. Dann lassen wir das jetzt mit dem Kalli-Salat. Machen wir was anderes. Was hast du denn sonst noch so auf Lager? Außer dem Kalli-Salat. Ja, was denn ich denn noch so auf Lager? Wie wäre es mit dem Schweineschnitzel? Ganz frisch. Frisch geschlachtet und gut zubereitet. Ganz nach Kalli-Manier. Ey, was tust du denn überhaupt da hinten so rum? Boah, Kalli, hast du einen ziehen lassen oder was? Das brennt ja und brennt und kratzt in den Augen wie Tränengas, ey. Ja und? Was ist denn jetzt mit dem Schweineschnitzel? Jawohl, hau rein, die dumme Sau. Ja, Moment. Du musst erst noch geschlachtet werden. Bei mir ist ja alles immer ganz frisch. Ja komm, mach fertig. So. Komm her, du dumme Sau. Ey, Kalli, mach bloß keinen Scheiß. Leg die Kettensäge wieder hin. So, du dumme Sau. Du hast mir meine letzte Schüssel kaputt gemacht. Dafür musst du Schwein büßen. Dafür wirst du büßen, du Schwein. Ja, du dumme Sau. Ja! Ja! Ja! So, jetzt jetzt, wenn ich hier eine leckere Schnitzel ausgeschnitten und wie man das jetzt richtig zubereitet, das zeige ich euch das nächste Mal in Kallis Kochstudio. Kochen mit Kalli. Einen schönen Tag noch. Ja, Gammelpratz. Paper Jam, Work, Marketing und Nice bei präsentieren. Gammelpratz. Gammelpratz. Paper Jam macht Wort Marketing. Angefangen wird jetzt mit diesem Ding. Unser Universalwort, verwendest wie du willst zum Schimpfen oder für die du in Werden schimpfst. Sag einfach Gammelpratz, sie wollen's überall hören. Im Fernsehen, im Radio, das wird keinen stören. Also wahrscheinlich sind doch dann ist es auch egal. Es hat auch gestört, dass Stolper hier stand zur Wahl. Geht auf Gammelpratz.de und hol es zurück. Es lohnt sich, die Welt braucht ein neues Geräusch. Für Frieden, freien Liebe und ganz kleine Kuchen Eis. Gegen die vier Buchstaben Zeitung und ähnlichen Scheiß. Oh ja, das ist Gammelpratz, ein Mann, ein Wort. Und da du ja kein anderen machst, sieht das als Sport. Gammelpratz for life, ab ins Vokabular. Gammelpratz for wife, ein Geschenk für dein Schatz. Ja, Gammelpratz. Gammelpratz. Gammelpratz. www.gammelpratz.de VU. Yo, Gammelpratz, schon jetzt ein Wort, das ein Chief berührt. Kommen wir mal wieder zur Band und Anspruch und somit zum Punkrock in Paper Jam. Hier noch ein Statement von und der andere, das ihr übrigens wie viele gute Tracks und ein paar andere Statements auf nazi-stinken.devu finden könnt. www.nazi-stinken.devu. Yeah, das ist die Band und Anspruch. Fickt alle Nazis, fickt frohes neues Jahr, fickt den Weihnachtsmann, fickt die Band und Anspruch. Alright, peace out. So, jetzt aber die Band und Anspruch mit Früher einmal. Bleiben so viele. Viele fragen offen, worin liegt der Sinn des Lebens? Suchen wir vergebens, um uns nach Besseren zu sehen? Können wir uns alles schuldlos an den Rücken der Zukunft lehnen? Kriegen wir immer alles zurück, wenn wir alles geben? Wir nutzen Reichtum, um die Armut nicht zu sehen. Kann das jemand hier verstehen, dieses Leben? Wir mussten so viel sehen, in China gab's Erdbeben. Hier kam der große Regen, Osama kam, sah und sieht die. Jedes Wort für jeden, der sein Leben verlor, den Tod nicht besiegte. Für jeden, der jetzt weint, weil er diesen Menschen so sehr liebte. Für all die, die so tapfer waren, an alle, die nichts hatten, aber alles gaben. An die, die nichts dafür können, aber leben mit dem Schaden. An allen anderen Farben, mit Fäusten in den Magen. Für all die laut sind und ihre Meinung sagen. An alle nutzt Gottes Gaben und stellt lautstark eure Fragen. Die sollen die Wahrheit sagen, sollen Antworten sagen. Die Welt ist überzogen mit einem verdammt kalten Laken. Wir leben in einem System, das ist so verdammt hart, Mann. Wir haben so viel Fragen, die Bedeutung sind Klagen. Diese Klagen sollen sagen, dass wir alle Fragen haben, aber nie der mir je Antwort gab. Auf meine Fragen, die ich frag. Wir haben Fragen, viele Fragen, so viel zu sagen. Viele Fragen, viele Klagen, diese Klagen sollen sagen, dass wir alle Fragen haben, viele Fragen. Und keiner will sie haben, viele Klagen, die mir sagen, dass wir klagen, weil wir schon so viele Fragen haben. Also lass uns fragen, sonst tragen wir den Schaden oder Schläge in den Magen. Lass uns fragen, das sind unsere Klagen, die wir einfach mal viel zu wenig sagen. Politiker im Streit um die Welt, Probleme werden finanziell gelöst, aber es wird kein was erzählt, wer ist der Nächste, der verspricht, aber nicht hält. Auf jeden Fall zählt der Nächste wieder sein Geld und wird nichts davon geben, er hat seine Welt und wir haben Gottes Segen, hört mich laut schreien, doch die Tränen der Menschen sind vergebens. Das Thema heute: Spendenaktion für Kinderleben. Doch Spenden tun die, die nichts haben und hart Arbeit gehen, doch selten beschäftigen die Großen sich mit Menschenleben. Und deswegen will ich, dass wir uns alle erheben, nimmt euch an den Händen, tut euch in die Augen sehen, schreit um euer Leben, schreit nach Liebe und Frieden, aber die werden uns nicht sehen, nicht hören, nichts geben, weil sie nur einen Haufen Scheiße begegnen, deren Gedanken total verriegeln. Öffne ihre Köpfe und du stehst im stillen Leeren. Es ist zu dunkel, um was zu sehen, aber klar zu verstehen, schwer einzusehen. Ich würde viel dafür geben, aber von den besseren Menschen rettet niemand euer Leben. Wir haben Fragen, viele Fragen, so viel zu sagen. Viele Fragen, viele Klagen, diese Klagen sollen sagen, dass wir alle Fragen haben, viele Fragen. Und keiner will sie haben, viele Klagen, die mir sagen, dass wir klagen, weil wir schon so viele Fragen haben. Also lass uns fragen, sonst tragen wir den Schaden oder Schläge in den Magen. Lass uns fragen, das sind unsere Klagen, die wir einfach mal viel zu wenig sagen. Ich schweige mit ein paar Teilen für den Vorteil. Next 86 mit Es rettet niemand euer Leben bei So, nochmal zum Schluss ein Gespräch mit unser aller Phantomschmerz. Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemütlichen Rock-Talk-Runde. Heute zu Gast der Phantomschmerz. Sagen Sie, eigentlich reisen Sie ja meistens illegal ein. Gibt es da keine Probleme mit den Behörden? Was damit sagen will, ist, dass schon einige Polizeibeamte durch ihn sein Leben lassen mussten, dass er auf Kinder anfällt und eventuell sogar mitschuldig am Terroranschlag des 9.11.2001 ist. Wir erinnern uns, einer der Wege, einen runden Geburtstag. Heinz von Förster wird am 13. November dieses Jahres 90 Jahre alt. Dramaturgisch nicht zum devotionalen Rührstück zu schrumpfen, liegt unter anderem darin, dem Jubilar selbst die Möglichkeit zur Gestaltung zu überlassen. Soweit ein Ausschnitt aus der Wiener Zeitung dieses Datums. Naja gut, kommen wir zur nächsten Frage. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oktober letzten Jahres starben mehrere tausend Menschen in Liberty City. Dieser angebliche Unfall ist aber höchstwahrscheinlich auf einen Sabotageakt zurückzuführen. Seien Sie ganz ehrlich, haben Sie damit etwas zu tun? Ja, das war das Video. Also du würdest sagen, wir es, ja, er war es. Nun zu einer fröhlicheren Frage, was haben Sie dieses Jahr Weihnachten so gemacht? Was er damit sagen will, ist, dass er mit seiner Familie im Zoo war, viel Spaß hat und alles in einem sehr harmonischen Fest gab. Das freuen sie natürlich und wir hoffen, wenn wir sie auch bald wieder beehren dürfen. Danke, Phantomschmerz. Beehren Sie uns bald wieder. Mikrofon bei der Unruhe. Ja. Das war er. Ja. Hör doch nächstes Mal wieder zu. Wundervoll. So, wir sind am Ende der Show angelangt. Leider, aber was wir machen, nächsten Monat wieder. Das war Folge 6 von Paper Jam. Und wieder ein paar viele Grüße. Yeah. Grüße, meine Leute in Heidelberg, Speyer, Weinheim, Offersheim, meinem Mannheim, Eberbach, Neulesheim, Wilhelmsfeld, Schätzingen, Blankstadt und Hockenheim und... Ja, das ist jetzt schon vorbei. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank an meine weibliche Unterstützung heute im Studio. Ihr Patsch. Jetzt habe ich, das habe ich rausgebracht, weil das habe ich jetzt gerade so eingebaut. Ganz spontan, ganz krass, wunderbar. Genau, also, und hier fahrt in Liberty City, YCG, die Weltstadt oder sonst worum, dann geht ein Gruß an euch. Ein Gruß an Hannover zur Hachi Radio Crew. Wie immer, Crew. Wie immer mit der Frage, was macht denn die sechste Folge, Jungs? Wir haben uns jetzt angeholt. Ja, Gruß an die Pizza Action, auch viele weitere Folgen. Wir sind auch für YCD zuständig. Und wie immer ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Ein Gruß an alle, die uns mit Anrufen oder Mails überhäufen. Ihr gebt uns die Motivation. Danke, macht weiter so. Danke an Artists, die wir so spielen. Ohne euch werden wir aufgeschmissen. Und wieder ein neuer Aufruf. Wer auch Musik macht, egal welche Musikrichtung, meldet sich bei uns. Dann hören wir uns die Sachen mal an und vielleicht spielen wir euch das nächste Show. Alle Mails, egal wohin. Nee, egal von wem, egal wieso. Bitte an studiofeedback@yahoo.de. Und nochmal unsere Telefon- und Faxnummer. 012 12 5 419 54 170. Und nochmal. 012 12 5 419 54 170. Und scheißt auf alle, die eure Schulabschlüsse... Es ist echt nur schön. Scheiß auf alle, die eure Träume schlecht machen. Scheiß auf alle, die eure Kreativität blockieren. Und auf alle, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Es gibt Wichtigeres. Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Macht's gut, bis zum Februar. Der gute Mensch, 18 Schmuck. Also, am Mikrofon war der Unwohlherr. Und auch hier noch ein paar Grüße. Unser Hörer und Teil der Eisball-Crew. Andi, grüß deine Leute. Lolle, Martin und Aaron. Und will auch selbst noch grüßt werden, was ich hiermit mache. Andi, ich grüße dich. Außerdem noch ein Grußer von Andi, Danny, Wendemutsch und der Hinweis auf seine zwei Websites www.dannysdomain.dev und burnmafia.dev. Übrigens bei unserer Welche Mafia vor kurzem erschienen sein Stereo-Roman Liberty City Survivor. Findet ihr auf www.welchstadtmafia.dev. So, das war's. Am Mikrofon war der Unruhe bei Paper Jam. Und das war die Unruhe Show mit dem Unruhe. Und das Ganze war eine Showform Unruhe Network. So. Unruhig statt unmündig. Das wären wir durch. Und hier einer meiner Lieblingssongs zur Zeit. Passt zwar gerade zum Glück nicht ganz, aber trotzdem. Die Band und Anspruch mit Silvia. Ciao. Ihr wart dieses Jahr noch nicht. Das hat wieder nicht geklappt, warum auch immer. Also hier ist die Band und Anspruch mit Silvia und der letzte Track für heute. Erzählen. Doch Diese Ausgabe ist meinem früheren Kinderarzt, seiner Frau und der Arzthelferin gewidmet, die am 23.12.2002 von Unbekannten ermordet wurden.